Es sollte ein neuer Versuch werden, doch noch aufeinander zuzugehen, doch noch eine Lösung im Haushaltsstreit zu finden, doch noch einen Kompromiss zwischen Mauer und Nichtmauer an der Grenze zu Mexiko. Was wir erlebt haben, so der demokratische Senator Chuck Schumer, war ein Wutanfall. Er konnte seinen Willen nicht bekommen und da ist er einfach gegangen. He saw a temper tantrum because he couldn't get his way and he just walked out of the meeting. Trump habe auf den Tisch gehauen, sagt Schumer. Ja, es war Zeitverschwendung, twitterte Trump. Nancy Pelosi hatte vorher kategorisch Geld für eine Mauer abgelehnt, auch wenn Trump jetzt einem Zwischenhaushalt zustimmen würde. And you would have a policy that takes pride in saying, I'm going to keep government shut down for months or years. Wir sehen hier eine Politik, die stolz darauf ist zu sagen, ich halte die Regierung geschlossen, egal ob für Monate oder Jahre. Es bleibt also vorerst dabei, dass die Regierung teilweise stillsteht, öffentliche Einrichtungen und Behörden geschlossen bleiben. In 2 Tagen wäre es der längste sogenannte Government Shutdown in der Geschichte der USA. Trump hat sich dazu die Rückendeckung der republikanischen Senatoren geholt. The Republicans are unified. We want border security. We want safety for our country. Die Republikaner stehen geschlossen. Wir wollen Grenzsicherheit. Wir wollen Sicherheit für unser Land. Knackpunkt bleibt weiter die Mauer oder die physische Barriere, wie Trump nun sagt. Eine, die nicht unbedingt eine echte Mauer aus Beton sein müsste. Stahlgitter seien auch okay. Die Demokraten sind darauf nicht eingegangen, haben stattdessen ein weiteres Haushaltsgesetz im Repräsentantenhaus verabschiedet, ohne Geld für eine Mauer und damit auch ohne Chance im Senat, aber mit 8 republikanischen Stimmen. Jetzt setzen beide Seiten weiter ihre PR-Kampagnen fort, den Versuch, die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu ziehen. Donald Trump reist heute nach Texas an die mexikanische Grenze. Er will sich dort mit Grenzschützern treffen und mit deren Hilfe unterstreichen, warum er die Lage an der Grenze für eine Bedrohung für die Sicherheit der USA hält. Und er hat Pat Cipollone dabei, den Chefjuristen des Weißen Hauses. Mit ihm soll anscheinend vor Ort erörtert werden, ob Trump den nationalen Notstand ausrufen kann und sollte. Dann stünde Geld aus dem Militärhaushalt für eine Mauer zur Verfügung, dem der Kongress nicht zustimmen muss. Juristen vermuten zudem, dass diese juristisch begleitete Grenzbesichtigung gleichzeitig Argumente und Beweise beschaffen soll, mit denen ein nationaler Notstand später vor Gericht verteidigt werden könnte.